C1a. Gut, Frau Menzel, Sie können sich wieder anziehen. Ich werde Ihnen jetzt noch kurz erklären, wie wir weiter vorgehen wollen und was wir noch untersuchen werden. Okay, danke, Frau Doktor. Die körperliche Untersuchung habe ich jetzt soweit abgeschlossen und Schwester Silvia wird gleich bei Ihnen Blut abnehmen. Wir werden dann sehen, ob Entzündungszeichen im Blut nachweisbar sind. Letzte Woche hat der Hausarzt erst Blut abgenommen. Da war alles in Ordnung. Bis auf Ihre Blutfette, oder? Er war ganz zufrieden. Das freut mich. Eine Kollegin, die Frau Müller, wird bei Ihnen eine Ultraschalluntersuchung durchführen. Sie ist unsere Spezialistin für solche Untersuchungen. Einen Ultraschall hat der Hausarzt auch bei mir gemacht. Aber von der Leber, da war auch alles in Ordnung. Muss ich auch noch geröntgt werden? Nein, eine Röntgenaufnahme wird nicht notwendig sein. Dazu gibt es im Moment keinen Anlass. Wir werden schauen, was bei der Ultraschalluntersuchung herauskommt und die Laborbefunde abwarten. Und dann werde ich mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen. Wie lange wird das denn alles dauern? Ich schätze mal, dass wir so gegen 5 Uhr alle Ergebnisse zusammen haben. Oh, das ist gut. Bis dahin ist mein Mann bestimmt wieder zurück.